Stück. Wir beißen ab von unserem Glück. Wir hängen langen Fäden zum Zerreißen gespannt. Du und ich in einem anderen Land. Ich mal den Umriss von deinem Schatten. Ich mal mir die Dinge aus, wie es sein wird mit Chloroform im irren Haus danach. Aus Sekunden werden Stunden. Wir haben die Tage neu erfunden. Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Zukunft einfach weggelacht. Es war heiter bis wolkig, dafür nehm ich die Hölle in Kauf. Du und ich wird's ewig geben, solange wir an uns glauben. Es schmeckt salzig auf den Zähnen, dass wir aneinander lehnen. Ist doch immer noch besser als nichts, ist doch immer noch besser als nichts. Uns auf den Weg gemacht, die Zukunft einfach weggelacht. Es war hart.